Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 589 an Schiller. Ich schicke hier den ersten Gesang, in dem ich eine kleine Pause machen will, um mich der Motive, die nun zunächst zu bearbeiten sind, spezieller zu versichern. Ich schicke das Manuskript, damit Sie es selbst lesen und ihm schärfer ins Auge sehen. Ich habe den besten Mut zu dieser Arbeit und ersuche Sie um fortdauernden Beistand. Jener am 2. April 1799. G. Wallensteins Lager möchte ich heute gern nach Weimar schicken.